Liebe Bettina, es ist ein schönes Gefühl, nach so vielen Jahren wieder einmal in dieses stille Zimmer zu treten. Nichts hat sich verändert. An den Wänden die Bücher bis zur Decke hinauf. Auf dem Schreibtisch die Büste des großen Marc Aurel. Ja, ja. Das Mikroskop, der Globus. Wahrhaftig, man könnte auf einen Gelehrten schließen, wenn man nicht wüsste, dass hier der Gründer und Leiter eines großen Geschäftsbetriebes zu Hause ist. Wir haben Sie lange entbehren müssen, lieber Herr Professor. Ich bin seit dem Tode Ihrer Mutter nicht mehr in Deutschland gewesen. Es war furchtbar schwer mit Vater, besonders im ersten Jahr. Er konnte sich gar nicht mehr zurechtfinden. Ihre Briefe, Bettina, haben mir oft Sorge gemacht. Fast musste man glauben, er würde nicht mehr aufkommen. Ich glaubte felsenfest daran. Und weil ich es glaubte, ist es geschehen. Aber ich hatte ja freilich auch das Vermächtnis von Mama. 2 Tage vor ihrem Tode sagte sie, ein solcher Mann hat noch viel zu tun auf der Welt. Er muss ja noch lange erhalten bleiben. Und du, Bettina, sorge dafür. In dem Augenblick, wo ich die Augen schließe, beginnt deine Aufgabe. Diese schwere Aufgabe haben Sie treulich erfüllt. Sie war zugleich schwer und leicht. Sie, Herr Professor, Sie sind ja der beste Freund von Papa. Sie kannten ihn lange vor mir und besser als ich. Mir war es erst in den letzten Jahren vergönnt, ihm wahrhaft verstehend nahe zu treten. So mögen Sie vielleicht ahnen, was mir diese Zeit bedeutet hat. Und schließlich das Glück, die Belohnung dieses Erfolges. Er ist wieder ganz der Alte geworden? Er war nach Mamas Tod gleichsam erblindet und musste sich langsam ins Leben zurücktappen. Und nun auf einmal das Leben im Haus, dort unten im Garten, die Geburtstagsparty mit Drinks und Bowle. Wie es in den glücklichsten Zeiten des Hauses gewesen ist. Er ist dem Dasein wiedergegeben. Ich will mir das Treiben doch einmal aus der Nähe ansehen. Ich komme gleich nach, Herr Professor. Entschuldigen Sie mich einen Augenblick. Aber bitte. Wolfgang, Clotilde? Ja. Ja. Wisst ihr schon? Eben ist Papa der Ehrenbürgerbrief überreicht worden. Warum auch nicht? Man hörte ja schon lange munkeln. Also heute Abend wollen alle Parteien Vater einen Fackelzug bringen. Welch ein großer Tag für uns alle, nicht wahr? Bis später dann. Ich muss in den Garten. Professor Geiger wartet auf mich. Naja, das muss alles überstanden werden. Überstanden werden? Wie meinst du das, Clotilde? Was ist denn schon eine Ehrenurkunde, ein Fackelzug? Alle Nase lang musste mein Vater als Chorkommandeur so ein Fez über sich ergehen lassen. Er stand schließlich kaum noch vom Tisch auf. Dein Vater natürlich war sowas gewohnt. Aber da es Papa etwas Neues ist und für seine Beliebtheit zeugt, wird er sich sehr darüber freuen. Gönnst du ihm etwa die Ehren nicht, mit denen man ihn überhäuft? Gönnen. Was hätte denn ich als verarmter Adlige noch für Ansprüche? Und schließlich bringen dir auch mal nach 30, 40 Jahren die Studenten einen Fackelzug. Schau mal. Wer ist denn die blonde Ziege, mit der sich Schwager Klamroth im Kreise dreht? Die Blonde? Weiß ich nicht. Ich kenne ja kaum diesen oder jenen unter den Angestellten. Siehst du, Wolfgang, aber ich weiß es, wer sie ist. Sie heißt Inken Peters oder so. Die Mutter ist Witwe. Sie wohnen im Verwaltungsgebäude von Schloss Broich. Dort ist der Onkel Gärtner. Und woher stammt deine Wissenschaft? Man muss seine Augen da und dort haben. Euer Vater soll übrigens manchmal draußen Besuch machen. Weshalb nicht? Warum erzählst du mir das? Komm, du solltest dir die Blonde mal näher anschauen. Na, Dr. Wuttke, kennen Sie den Herrn und die Dame, die eben da hinausgingen? Diese Dame hat Haare auf den Zähnen. Welche Dame meinen Sie wohl, Sanitätsrat? Eine gewisse, mit der nicht gut Kirschen essen ist. Mit welcher Gewissen ist nicht gut Kirschen essen? Mit einer gewissen geborenen von Rübsamen. Oder meinen Sie, dass mit ihr gut Kirschen essen ist? Nein, das könnte wohl niemand behaupten. Naja, über Geschmäcker lässt sich ja nicht streiten, aber diese beiden Ehen, die von Wolfgang und die von Ottilie Clausen, verstehe ich wirklich nicht. Der brave Philologieprofessor Wolfgang und diese Paprikaschote einerseits und dann die verwöhnte Ottilie, die sich dem Klamroth, diesem Bierkutscher, an den Hals geworfen. Ah, Bullenhitze. Hey, Wuttke, haben Sie meine Frau gesehen? Nein, Herr Klamroth, aber Ihr Schwager Wolfgang und seine Frau sind eben dort hinausgegangen. Meine vornehme Schwägerin. Diese Frau kommt sich immer vor wie die Direktrice von Sjanset. Ja, wenn sie es noch nicht ist, liegt es nicht an ihr. Unter anderem wird das wohl an mir liegen. Der Seniorchef hält sich übrigens ausgezeichnet. Alles klappt so ziemlich, wie mir scheint. Ach, was haben Sie denn da in der Mappe, Wuttke? Allerlei. Für den Herrn Geheimrat. Machen Sie sich bloß nicht wichtig, Herr Privatsekretär. Ich erfahre nämlich auch ohne Sie alles. Aber auch alles, was ich wissen muss. Es steht mir nicht an, daran zu zweifeln. Sie drehen den Zeiger der Uhr nicht zurück. Verlassen Sie sich drauf. Sie nicht. der gute Klamroth hat mystische Wallungen. Was hat er eigentlich damit gemeint? Ich werde den Zeiger der Uhr nicht zurückdrehen. Das ging wohl auf uns beide, weil wir noch nicht mit fliegenden Fahnen ins Lager Klamroth übergegangen sind. Und solange ich lebe, soll der Geheimrat das Heft nicht aus der Hand geben. Was halten Sie eigentlich von der Geschichte? Welcher Geschichte? Na, die kleine Inken Peters, die unser alter Herr so ins Herz geschlossen hat. Eine kleine Ablenkung, weiter nichts, die man dem wiedergenesenen Mann wohl gönnen darf. Ja, aber doch schon für diesen und jenen besorgniserregend. Wieso? Weil der Geheimrat manchmal in der Herrschaft Bräuch zu finden ist? Was werden die Schnüffler nicht noch alles ausschnüffeln? Ich persönlich wüsste jedenfalls nicht, was mir gründlicher Wurst wäre. Halt, hier geblieben! Ein Arzt und ein Finanzgewaltiger. Das bedeutet zwei Fliegen mit einer Klappe. Wissen Sie, warum ich das sage, meine Herren? Wie ich Sie kenne, lieber Egert, soll die Klappe in erster Linie den bedauernswerten Dr. Wood treffen. Ja, fast erraten. Aber ich brauche Protektion. Sanitätsrat, sanieren Sie mich. Legen Sie ein Wort für mich ein bei diesem allmächtigen Mann mit der Aktenmappe. Ach, ich werde wie immer sehen, was sich machen lässt. Sie hatten mir übrigens fest versprochen, mit dem Autotausch bis nächstes Frühjahr zu warten. Erinnern Sie sich? Ja, das habe ich sicherlich. Ich wäre Ihnen ja auch im Wort geblieben, wenn ich diese einmalige Gelegenheit mir einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte. Außerdem hat Papa neulich selbst gesagt, ich solle mal Spanien kennenlernen. Und mit dem alten Klapperkasten, den ich bisher gefahren habe, geht das wirklich nicht. Aber pst, Papa, kommt. Reden wir von was anderem. Das ist eine Sache, die nur uns angeht. Heute darf kein Tröpflein Wermut in seinen Wein fallen.